Um diese Zeit aber, da Jahwe Elia im Wetter gen Himmel fahren ließ, ging Elia mit Elisa aus dem Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich bis nach Bethel gesandt. Elisa aber antwortete, so wahr Jahwe lebt, und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So stiegen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetenjünger, die zu Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du wohl, dass dir Jahwe heute deinen Herrn über deinen Häupten hinwegnehmen wird? Er antwortete, auch ich weiß es, schweigt nur still. Da sprach Elia zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich nach Jericho gesandt. Er aber antwortete, so wahr Jahwe lebt, und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetenjünger, die zu Jericho waren, zu Elisa heran und sprachen zu ihm, weißt du wohl, dass dir Jahwe heute deinen Herrn über deinen Häupten hinwegnehmen wird? Er antwortete, auch ich weiß es, schweigt nur still. Da sprach Elia zu ihm, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich an den Jordan gesandt. Er aber antwortete, so wahr Jahwe lebt, und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. Also gingen die beiden miteinander. Aber 50 Mann von den Prophetenjüngern gingen hin und stellten sich abseits in einiger Entfernung auf, die beiden aber traten an den Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser, da zerteilte es sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf dem Trockenen hindurchgingen. Als sie aber hinübergelangt waren, sprach Elia zu Elisa, bitte von mir, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa antwortete, möchte mir denn ein doppelter Anteil an deinem Geiste zuteil werden? Da sprach er, du hast Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wie ich von dir genommen werde, so wird dir solches zuteil werden, wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Während sie nun in solcher Unterredung immer weiter gingen, erschien plötzlich ein feuriger Wagen und feurige Rosse, die trennten beide voneinander, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Als Elisa das sah, schrie er, mein Vater, mein Vater! Du Israels Wagen und Reiter! Dann aber sah er ihn nicht mehr. Da erfasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Sodann hob er den Mantel Elias auf, der ihm entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordans. Da nahm er den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug ins Wasser und sprach, wo ist denn nun Jahwe, der Gott Elias? Als er aber ins Wasser schlug, zerteilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Als das die Prophetenjünger zu Jericho drüben wahrnahmen, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen, verneigten sich vor ihm bis auf den Boden und sprachen zu ihm, sieh, es befinden sich hier bei deinen Knechten 50 rüstige Männer, lass sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob ihn nicht etwa der Geist Jahwes entführt und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen hat. Er aber sprach, sendet nicht. Als sie jedoch bis zum Äußersten in ihn drangen, sprach er, so sendet hin. Da sandten sie 50 Mann, die suchten 3 Tage lang, fanden ihn aber nicht. Und sie kehrten zu ihm zurück, während er noch zu Jericho weilte, da sprach er zu ihnen, sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingehen? Und die Bürger der Stadt sprachen zu Elisa, die Lage der Stadt ist ja gut, wie du selbst siehst, o Herr. Aber das Wasser ist schlecht, und die Gegend verursacht häufig Fehlgeburten. Da sprach er, bringt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Als man sie ihm gebracht hatte, ging er hinaus an den Quellort des Wassers, warf das Salz hinein und sprach, so spricht Jahwe, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, fortan soll es weder Tod noch Fehlgeburt mehr verursachen. Also ward das Wasser gesund bis auf den heutigen Tag nach dem Worte, das Elisa geredet hatte. Von dort aber ging er hinauf nach Bethel. Als er nun eben den Weg hinaufging, kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn mit dem Zuruf, komm herauf, Kahlkopf! Komm herauf, Kahlkopf! Er aber wandte sich um, und als er sie sah, fluchte er ihnen im Namen Jahwes. Da kamen 2 Bärinnen aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Von da aber begab er sich nach dem Berge Karmel und kehrte von dort nach Samaria zurück.